Erster ein Lied für den Leiter der Musik von der Familie Korach. Zweiter Gott, wir haben es gehört. Unsere Väter haben uns von früher erzählt. Du hast damals große Dinge getan. Dritter, du hast andere Völker vertrieben. Du hast dein Volk in das Land gebracht. Du warst streng zu anderen, aber gut zu uns. Vierter, sie haben das Land nicht mit dem Schwert gewonnen. Deine Kraft hat ihnen geholfen. Du hattest sie sehr gern. Fünfter, du bist mein König, mein Gott. Hilf dem Volk Jakob jetzt auch. Sechster, mit deiner Hilfe besiegen wir unsere Feinde. Dein Name macht uns stark gegen alle Gegner. Siebter, ich vertraue nicht auf meinen Bogen. Mein Schwert bringt mir keinen Sieg. Achter, aber du rettest uns vor den Feinden. Du machst unsere Hasser schwach und hilflos. Neunter, wir loben Gott den ganzen Tag. Wir danken deinem Namen für immer. Zehnter, aber jetzt hast du uns verlassen. Du gehst nicht mehr mit unseren Soldaten mit. Elfter, wir laufen vor den Feinden weg. Unsere Hasser nehmen uns alles weg. Zwölfter, du gibst uns weg wie Schafe zum Essen. Wir sind jetzt überall bei fremden Völkern. Dreizehnter, du hast dein Volk sehr billig verkauft. Du hast dabei kein Geld verdient. Vierzehnter, unsere Nachbarn lachen über uns. Alle Leute um uns herum spotten. Fünfzehnter, andere Völker erzählen Witze über uns. Sie schütteln den Kopf über uns. Sechzehnter, ich sehe jeden Tag meine Schande. Mein Gesicht ist rot vor Scham. Siebzehnter, ich höre die bösen Worte der Feinde. Sie wollen sich an uns rächen. Achtzehnter, das alles ist passiert. Aber wir haben dich nicht vergessen. Wir halten unser Versprechen. Neunzehnter, unser Herz ist dir treu geblieben. Wir gehen immer noch deinen Weg. Zwanzigster, trotzdem hast du uns an einen dunklen Ort gebracht. Dort ist es gefährlich und finster. 21. Haben wir den Namen unseres Gottes vergessen? Haben wir zu fremden Göttern gebetet? 22. Gott würde das doch wissen. Er kennt alle unsere geheimen Gedanken. 23. Wegen dir sterben wir den ganzen Tag. Man behandelt uns wie Schafe zum Schlachten. 24. Wach auf, Herr. Warum schläfst du? Hilf uns und verlass uns nicht für immer. 25. Warum schaust du weg? Warum vergisst du unsere Not und unsere Angst? 26. Wir liegen tief im Staub. Unser Körper klebt am Boden. 27. Steh auf und hilf uns. Rette uns, weil du uns liebst.